Willkommen bei Extremrum, dem Loch des deutschen Podcast-Humors. Die Fachlochologen vom Dienst sind heute Johannes Krüger, Jan Mattes und ich, Franz. So, wir begrüßen euch zu den Abgründen des deutschen Humors und fangen gleich mit dem ersten Thema an, und das ist die 21 besten Verschwörungstheorien, und ihr dürft jetzt anfangen zu raten, welche da drin sind. Also, hundertprozentig, dass das World Trade Center von den USA selber in die Luft gejagt wurde. Diese Ironie, in die Luft, okay. Das war jetzt nicht lustig. Dass Hitler noch lebt. Nochmal. Nochmal Neustart, das war scheiße. Egal, hier wird nicht geschnitten, außer vorhin. Also, Amis selbst World Trade Center zerstört. Bernstein Zimmer hat Adolf Hitler. Nein. Immer noch. Adolf Hitler lebt immer noch. Adolf Hitler lebt in einer unter Nein. der Erdestation am Nordpol. Nein. Mit irgendwelchen Menschen, die da schon seit Ewigkeiten wohnen und 500 Jahre alt sind. Kann ich in einer Website suchen? Welche Tastenkombination? Outtake jetzt. Hör auf zu gucken! Du musst Nein. Hitler retten. Er sucht was mit 9. Ja, ich hab grad 9-11 gedrückt. Nein, Hitler ist nicht dabei. Bitte? Okay, weiter. Fast alle Verschwörungstheorien sind mit Hitler. Alles basiert auf Hitler. Die Amis waren nicht auf dem Mond, denn Hitler war zuerst da. Die Nazis sind immer noch auf dem Mond. Ja, ja. Auf der Dark Side of the Moon. Mhm. Wusstest du, ja, dass die dunkle Seite des Mondes heller ist als die helle Seite des Mondes? Nein. Jetzt wisst ihr es. Ja. Weil die Sonne doch da so. Ach nee, ist ja genau andersrum. Und warum ist die heller? Das beantwortet ein anderer Podcast. Da habe ich auch was. Aber wenn es eine Sonnenfinsternis gibt, dann ist es eindeutig so. Weil die Seite, die wir nicht vom Mond sehen, ist dann total von der Sonne angestrahlt. Nein, Mondfinsternis. Mondfinsternis. Sonnenfinsternis, weil der Mond sich vor die Sonne schiebt. Zwischen die Sonne und Ach so, die Erde. Achso, ja, okay, dann ja. Vielleicht das auch. Das ist aber wirklich so, okay. Soll ich mal anfangen vorzulesen? Okay, ratet weiter erstmal. Nächste Theorie. Okay, Punkt 1. Das Toilettenpapier wird immer von kleinen Monstern gefressen. Nein, und das kann ich persönlich verneinen. Okay, Punkt 1. Die Mondlandung wurde von der NASA vorgetäuscht. Glaubt ihr das oder glaubt ihr es nicht? Das glaube ich nicht. Es wäre viel zu teuer gewesen, das ganze Hollywood-Studio und die Schauspieler. Und die Russen waren ja auch schon oben. Und man kann Mondsteine kaufen. Und Sterne. Man kann keine Mondsteine kaufen. Man kann, also man ich kann habe bei Grundstücke kaufen. 10 Mondsteine gesehen. Man kann auch Mondfische kaufen. Diese Werbefernsehen. Die großen Fische. Kennt ihr die? Ja, Mondfische, die ja. Die sehen richtig schön aus. Ich auch vom kann man auch kaufen. Ich bin Zweifel, dass QVB ich das Mondgestein verkaufe. Wie, woher sollen die das denn sonst haben? Glaubst du einfach, die lügen? Nein, das war niemand lügt aus dem Fernsehen und ja. Ja. Wir lügen auch niemals. Okay, HIV wurde in CIA-Labors entwickelt und in den USA ethnische Gruppen wie Afroamerikaner oder Minderheiten wie Homosexuelle auszurotten. A. Bist du schwul oder was? Homo werden. Das war aber nicht sehr anti-Homo. Das schneiden wir raus. Würde ich empfehlen. Würden wir hier. Ja, Martin Luther King wurde in Zusammenarbeit von der Mafia und FBI-Chef J. Edgar Hoover ermordet. Der verurteilte Täter James Earl Ray war nur Köder für die Polizei, die örtlichen Behörden und die Öffentlichkeit. Wer? JFK? Nee, Martin Luther King, JFK also. Kommt danach auf Platz 5. Da haben wir den ersten Treffer. Das stimmt sogar, daran glaube ich. Weil ich habe mal eine Dokumentation darüber gesehen. Also ich habe auch Dokumentationen über 9-11 gesehen und trotzdem glaube ich nicht, dass die da speziell Supertermit eingesetzt haben. Naja, also das Problem bei der ganzen Sache ist, dass das mit dem Erschießen wohl etwas instabil ist. Also die Zeugen haben gesehen, dass von zwei Richtungen geschossen wurde, was zwei Täter voraussetzt. Mhm. Aber es wurde nur einer verurteilt. Ja, das Ganze etwas und der war ja eventuell so ein manchurischer Kandidat. Ich habe auch eine Dokumentation. Manchurischer Kandidat? da gibt es auch einen Film zu. Das heißt irgendwie... Manchurian King. Ja, man, aber in Deutsch wäre es manchurisch, oder? Manchurisch. Nee, das heißt irgendwie, dass er so manipuliert wurde. Dass der in psychischen Labors irgendwie die ganze Zeit unter Drogen... Und deswegen konnte er gleichzeitig von zwei Positionen ausschießen. Ja, wir sitzen gerade in meiner Bar, meiner eigenen Bar. Und wir haben hier so ein nicht geiles pink. Licht. Wir haben hier so ein geiles Licht, was man mit Klatschen ändern kann. Okay, ich will pink sehen. Pinkes Licht? Ja, okay. Lass mal grün oder rot. Ja, okay, warte. Blau. Jedenfalls nicht pink. Blau. Franz, oh. Rede nicht so laut. Nein! Was? Okay. Okay. Ist nicht so lustig, wenn man es nicht sieht. Krebs und andere Krankheiten sind nur eine erfundene Sache. Die gibt's gar nicht. Alle Menschen würden 1 Million Jahre alt werden. Nummer 1, Gott existiert. Das kann nicht. Das ist eine Verschwörungstheorie. Nein, ist auch alles nicht bei. Was ist das für eine dämliche Liste? Von der Taz, die 21 besten Verschwörungstheorien. Von der Taz. Das muss ja was Gutes sein. Die Tier. Punkt 9. Aber finde ich gut, die haben ein paar Übertragungszeiten. Bei Taz muss ich immer an eine Taz ja. denken. Unsere Infos sind natürlich fundiert und nur von Spiegel Online. Was für ein Qualitätsmerkmal ist. Okay, jemand hat einen Vergasermotor entwickelt, der 4 Liter Benzin auf 240 Kilometer verbraucht. Die Autokonzerne haben das Patent aufgekauft und halten es unter Verschluss. Warum sollten die Autokonzerne das kaufen? Die Ölkonzerne. Mhm. Warum wird es auf 42 Kilometer Öl berechnen? Gibt es nicht. Auf 42 Kilometer berechnen. Also, wer ist denn so nicht? Blöde? Ja, das ist nein! Öl. Oh mein Gott, nein! Der Tab was? Ist weg. Irgendwas mit Öl stimmt, oder? Nein, aber alle Tabs, die ich gerade geöffnet habe, wo es noch nicht ein Stück geladen hat, sind leer. Scheiße. Okay, egal. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt in der Liste, und zwar Punkt 14. Die Bundeswehr hat einen Stützpunkt in Texas, damit der UN-Generalsekretär am Tag X mit ihrer Hilfe die USA erobern kann. Aus einem Stützpunkt. Gegen die USA. Ja, die Bundeswehr ist sowieso ziemlich stark. Wir haben jetzt 6 Soldaten ins Ausland geschickt. Das ist Thema mehr als gestern. Ja. Wann war es nicht gestern? Keine Ahnung. Lady Diana. Lady Diana? Ja, das stimmt. War mit dem Autounfall. Mhm. Das war angeblich die Königsfamilie, die sie umgebracht hat. Mhm. Nein. Nein, sondern? Doch. Nein. Ja, hier steht britisches Königshaus. Wie soll man das denn mit Königsfamilie? Wie kann man das denn nur zusammenbringen? Das ist total unterschiedlich. Ja. Okay. Ein Name, den ich nicht aussprechen kann, ist trotzdem versuche. Itziar Rabin wusste, dass der eigene Sicherheitsdienst, guck mich ab, ein Attentat auf ihn plante, weshalb er anordnete, seine Leibwachen sollen Platzpatronen einsetzen. Auf Anweisung von Schimmen Pierce wurden die Platzpatronen jedoch wieder gegen scharfe Munition ausgetauscht, sodass das Attentat planmäßig ausgeführt werden konnte. Frage 1, wer ist das? Wer ist das? Warte, ich google mal schnell. Weil ich nicht weiß, wer das ist, ist es wahr. Vielleicht der Typ, ein israelischer Präsident? Ja. Oder ein irakischer. Oder ein Tschetschener. Stimmt, ja, die Israelis sind ja doch zu westlich. Tadschikistan. Der Tadschikistan. Generalstabschef der israelischen Streitkräfte. Okay, tatsächlich. Wusste ich so. Natürlich. Wir sind so aggressiv. Punkt 21, was? Der israelische Staat ist recht aggressiv. Und hat den besten nichts gegen Israel hier. Und hat den besten Geheimdienst der Welt. Den Mossad? Mhm. Punkt für dich. Ich hab mal gar keinen Punkt. Schade. Okay, vielleicht kannst du im nächsten Punkt. Frage: Ist Bill Gates der Teufel? Nein. Falsch! Kein Punkt für dich. Denn korrekt heißt... Okay, er hat Windows erfunden. Das ist okay, das ist teufelhaft. Vielleicht diabolisch. Er hat es ja nicht erfunden, er hat es geklaut. Vielleicht ist er ja nur der Antichrist. Okay. Ja. Ja. Bill heißt nämlich in Wirklichkeit, also voll William Henry Gates der Dritte. Wandelt man die Buchstaben seines Namens in ASII-Wertum, erhält man folgendes. ASCII-Werte. ASCII, genau. Mhm. B66, E73, L76. Ja, ja, und was? Naja. Und zählt man alle zusammen, ist die Zahl 666. Cool. Also haben wir dann. Statt jetzt kommt ein Anagramm oder so und das ergibt dann Teufel oder sowas. Aber es gibt ja auch diese Verschwörungstheorie. Nein. Dass, wenn man die Flugbuchstaben von dem Flug, der ins World Trade Center geflogen ist, ne, irgendwie MH, irgendwas, ich weiß nicht genau, wie das hieß. Wenn man das in Wingdings-Schriftart, in der Wingdings-Schriftart am Computer umwandelt, dann sieht man so zwei Flugzeuge, die in zwei Türme fliegen. Das haben aber die Programmierer dieser Schrift wahrscheinlich so eingestellt. Ja, habe ich mich auch gedacht. Aber vielleicht gab es die ja schon vor 9/11. Ja. Waren die Programmierer der Schrift die Anschläger? Kann alles sein. Ja. Okay. Themenpunkt Nummer 2 ist gutefrage.net. Jetzt kannst du vielleicht doch Punkte sammeln. Und zwar, ich lese eine Frage vor, ihr beantwortet die und wer als nächstes an der besten Antwort liegt, der kriegt einen Punkt. Okay, sind die lustig oder sind die realistisch? Die sind realistisch. Einige sind auch lustig. Lustig. Ja, weil sie sehr erotisch sind. Wie die erste. Frauenschaft. Über ein Jahr nicht mehr gesehen. Weihnachten oder was? Warte, wie weit sind wir denn? 11 Minuten. Was? Ich muss die Zeitstempel für Schneiden raussuchen. Zeitstempel? Ja. Fandst du gerade auf? Ja, dann geh ich mal kurz aufs Klo. Ja? Ja. Doch. Ach so. Podcast hat auch noch. Du hast jetzt deinen ganzen Podcast zerstört. Doch, ja. Ehrlich? Ja. Ja, wie können wir. Da kommst du jetzt nicht mehr raus. Soll ich jetzt mitkommen? Nein, sonst okay, wir sind zurück aus der Pause und es geht unablässig weiter mit dem nächsten Thema. Filme über Illuminaten und Außerirdische in Videos. Filme über Illuminaten und Außerirdische in Videos. Mhm. Hallo, ich gucke mir gerade Videos an. In einem erzählt der Videomaker über einen Hollywood-Film und die Spitz über gefallene Engel in Bezug auf die Illuminaten. Der Film hieß nicht zufällig Illuminati. Oder Legion. Oder Legion. Mhm. Nancy Wächter und Grace. Grace Anatomy. Ist ein amerikanisches Witt. Dabei finde ich es halt immer erstaunlich, wie weit die Naivität mancher Menschen reicht. Aber mein Gott, was willst du nur machen? Mein Gott. Die Frage, die ich stellen möchte, falls sich auch jemand mit solch einem Sachen beschäftigt hat. Ist gefallener Engel nur eine andere Bezeichnung für Alien? Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Und frage ich mich, wieso die dabei von Engeln reden. Ist das ganz interessant zu machen? Oh, wart. Also ich habe erstmal zwei Fragen an den Typen. Wenn das wichtig wäre, warum fragst du überhaupt? Und Punkt 2, der viel wichtiger ist, warum fragst du bei wer weiß was? Da findet man nie eine so viel zu gute Frage, nett. So viel zu Naivität. Ja, da findet man nie die Wahrheit, nie. Die erste Antwort ist, Zitat, also aus dem Text zitiert, wie weit die Naivität mancher Menschen reicht, besonders wenn man solche Filme für bare Münze nimmt. Gefallene Engel ist ein Begriff aus dem Christentum und dann Wikipedia verlinkt. Das ist ein Kommentar dazu. Ja. Sogar ich weiß, dass das sind die so, so Erzengel. Punkt, Punkt, Punkt. Erschreckend, was manche ausbrüten. Weiter gibt's noch keine Antworten. Okay. Wieder ein Beweis für die Navi. Hohe Qualität von gute Frage. Oder für die hohe Qualität von unserem Podcast. Okay. Nächste Frage. Würmer im After. Ein äußerst seltenes Problem in Mitteleuropa. Nacht. Ich hatte vor circa anderthalb Monaten kleine, dünne, weiße Würmer im Kot. Die sind nach circa zwei Wochen verschwunden und ich war erleichtert. Eben musste ich leider feststellen, dass ich schon wieder befallen bin. Was kann das sein? Aliens. Illuminaten. Echt, echt bitter. Ich hätte jetzt mal einen ganz normalen Bandwurm. Nein, nein, ich bin ja nicht fertig. Ja. An meiner Ernährung kann es doch eigentlich nicht liegen. Da ich es vorher auch nie hatte, oder? Bitte, ich ernähre mich nur von weißen Würmern. Ich halte das nicht auf. Ich finde das so ab... Ich halte das nicht auf. Den Stuhlgang. Ich will sie drin behalten. Ich finde das so abartig. Ich bin die ganze Zeit total unruhig. Es juckt und der Gedanke, dass dort Millionen kleiner Viecher in mir rumkrabbeln, ist abscheulich. Ja. Und als wenn ich nicht schon reicht. Ja. Entschuldigung. Fliege ich in drei Tagen auch noch in den Urlaub. Ja, wenn man das so am Strand liegt und so aus dem Arsch kriegt. Dann kommt gar nicht gut. Weiß nicht, wie ich vier Stunden im Flugzeug ruhig sitzen soll. Was soll ich dagegen tun? Etwas in den drei Tagen hilft? Helft mir bitte, ich kann nicht mehr. Ich würde mal Arzt empfehlen, der vielleicht schreibt dir eine Wurmkur. Sei vorsichtig, dass du die Dinger nicht größer werden. Und dir auf dem Anus kriegen. Schön. Sorry, aber wenn du schon bei so einer Sache nicht auf die Idee kommst, zum Arzt zu gehen, hast du etwas Spott verdient. Klingt nach Madenwürmern. Okay, das ist eine ernst gemeinte Antwort. Oh, und Katze steht hier. Ja. Aber meine Katze normalerweise kriegt das mal. Normalerweise kriegen Menschen sowas nicht. Ja, von wegen, 40% aller Deutschen leiden mindestens einmal im Leben daran. Deutsche, die im Ausland waren und mit diesen komischen Ausländern Kontakt hatten. Das glaube ich nicht. 40% der Menschen. Steht hier. Zitat. Etwa 40% der Deutschen leiden mindestens einmal im Leben daran. Bei gutefragen.net steht das nur so als Info. Von nicht glauben. Blake 90 Fictional. 40%. Wahrscheinlich, weil ich Stichprobe mit drei Leuten bin. In einer Arztpraxis. Und die kamen alle gerade aus Indien. Kann doch sein. Und beim Sozialamt. Ja. Ein Würmer am Gesicht nicht schön. Ess erstmal auf. Nein. Ja. Geh zum Arzt und erklär ihm die Situation. Der verschreibt dir dann Tabletten. Von den Tabletten gibt es verschiedene Sorten. Welche, wo man vier auf einmal nehmen muss. Oder welche, wo man über drei oder vier Tage lang morgens, abends und eine nimmt. Morgens, abends und eine. Okay, ich muss zugeben, die meisten lustigen Fehler sind von mir. Weil ich sie vertauscht bei dir. Ab zum Arzt, da kann dir sonst nichts helfen, außer Gott und die Illuminaten. Snacks on a plane, geh einfach zum Arzt. Tipp von mir, bei abnehmendem Mond ganz viele Zitronen essen, das hilft auch. Nein, nur wenn Merkur... Das reinigt die negative Energie in deinem Körper. Ja, das ist die negative Energie, die aus deinem After sich befreien will. Du musst aufpassen, dass die nicht gechannelt werden. Weil die jemand channelt, müssen die ja raus. Nochmal, geh zum Arzt. Die können sonst größer werden. Du hast Magenwürmer. Du brauchst nicht zum Arzt gehen. Vollkommen harmlos. Tests haben ergeben, dass Menschen, die den Magenwurm hatten, sogar seltener krank werden. Okay. Deshalb die Frage hat hier niemand richtig beantwortet. Doch, Johannes hat einen Punkt. Damit hat er zwei Punkte. Ich wusste sogar zwei Sachen bei diesem Ding. JFK und... Ja, sag jetzt. Nein. Und noch, was wusste ich auch noch? Egal, du hast jetzt zwei Punkte. Nee, Johannes hat mehr Punkte. Ich weiß ja nicht, wie die dummen Punkte, da habe ich auch schon irgendwas gesagt. Ja. Ja, du sagst die ganze Zeit was. Aber nee, du sagst die ganze Zeit was. Ja, Mathis kriegt einen Punkt von mir und deshalb steht es 2-1. Genau, so ist es. Für mich. Seit wann gibt es überhaupt Punkte? Seitdem ich Mitleid mit dir habe. So, jetzt machen wir weiter. Wir müssen uns noch. Genau, wir machen in der nächsten Folge stellen wir einen Pott mit so Bestrafungen und der irgendwie wenigsten Punkte hat, muss ich einen nehmen. Okay. Ich mache nächstes Mal die Fragen. Ich sammle auch Punkte. Wie denn? Ja, super. Okay, warum ist die so schüchtern bei mir? Hallo, ich habe eine Frau kennengelernt, 20, ich 25. Sie ist gesprächig mit anderen und auch locker. Sobald sie hier aber bei mir ist, ist so angespannt und redet kaum mehr was. Wunderschön. Wunderschön. Sie wirkt sehr kontrolliert. Ebenso wird sie nervös, wenn ich sie berühre. Sie steht auch meistens irgendwo in meiner Nähe. Abstand von 3 Metern. Ich glaube, sie hat immer eine Unterlassung von der Arme gekriegt. Nur muss deshalb meistens eine eigene Nähe bei mir. Wenn ich dann mit einer anderen Frau Spaß habe im Bett, wirft sie uns ganz böse Blicke zu. Sie ist übrigens meine Ehefrau. Was hat die Frau? Okay, sie hat 3 Antworten. Los. Schöne Idee. Du hast mir einen Punkt gegeben. Nein, kam der Punkt. Das habe ich nur so gesagt. Ach so. Gib mal den Flaschenöffner her. Stell dich viel dichter an sie ran und berühre sie besonders im Intimbereich. Denn auch wenn sie sicher stehen. Auch wenn du sie nicht kennst, sie mag deine Selbstbewusstsein. Ja. Der nackte Mann, Fuß nebenbei. Ja, genau. Sie möchte sicher gerne überrascht werden von dir. Mhm. Am besten im Dunkeln und du musst eine Maske aufhaben. Alter, schmeckt das geil. Krumbacher Fassbrause. Holunder. Biobrause. Immer noch. Echt? Nein. In Hessen gibt es noch die Todesstrafe. War das jetzt der Anspielung, dass mein Vater Todesstrafe hat? Nein! Auf keinen Fall! Nein. Gibt's Todesstrafe. Das war so eine komische Stimmung. Und ja. Ich fand, das ist ein nettes Thema. Ja. Okay. Johannes kriegt keinen Punkt und Jan macht das auch nicht. Aber du kriegst 5. Ich krieg 5 Punkte. Verdiente, wenn ich das erwähnen darf. Erste Antwort ist, das ist ganz normal. Sie liebt dich, keine Angst. Zweite ist, sie mag dich, ist nur schüchtern. Sie mag dich, ist nur schüchtern. Ist die. Soll ich mal eine Antwort geben? Ja, er hat sie. Sie hasst dich. Nein, das bezweifle. Aber das will natürlich keiner sagen. Ja. Okay. Du kriegst bald einen Brief von ihr. Und der ist zwar vom Gericht, aber sie meint das eigentlich total lieb. Mhm. Sie ist nur zu schüchtern, dir das direkt zu sagen, dass sie dich nicht so mag. Okay. Nächste Frage. Willst du meine vorlesen? Soll ich? Nein. Das ist ja nicht besser, als wenn du das vorliest, oder? Soll ich mal einen vorlesen? Ja. Das sind zum Beispiel Sachen, die ihr auch raussuchen könnt, wenn ihr euch ein Thema überlegt. Bananenführerschein. was haben denn Bananen mit dem Führerschein zu tun? Werdet ihr euch fragen? Ja, werden wir uns alle fragen. Ich muss mal bewegen. Okay. Chef von Hort, das Drive drin. Wenn zum Beispiel 5 reife Bananen während dem Reifeprozess so viel Alkohol wie ein kleines Bier enthalten können und bei der Verdauung, in Klammern Gärung, weiterer Alkohol entsteht, muss ich mir dann bei einer Bananendiät Sorgen um meinen Führerschein machen. Okay. Ja, interessante wenn er so viele Bananen Idee, nimmt, dass er besoffen ist, dann merkt er das ja wohl. Okay, die erste Falls Antwort das wirklich ist, so wäre, dass so viel Bananen. Punkt 1, Bananendiät ist Schwachsinn. Da weniger kurz, essen, mehr Sport machen. Da muss ich kurz eine Geschichte erzählen. Nein. Doch, eine kleine Anekdote. Oh, sorry. Eine kleine Anekdote. Eine Person, die ich jetzt nicht genau erläutern möchte, dein wer Bruder? Und was auch immer, hat erzählt, dass sie unterwegs war. Peter Maffay. Zu einer Freundin von ihm. Jesus. Das war eine er. und. Mann, sag ich mal die Fresse. Naja, und dann hat er da was getrunken da. Nein. Und hat aufgekifft. Ist dann nach Hause gefahren. Erstmal wurde er geblitzt, dann ist er weitergefahren durch den Ort so und plötzlich kam Polizei hinter ihm, ne? Er hat so gedacht, scheiße, dann nein, hoffentlich hält die mich nicht an. So, was passiert? Die Polizei fährt vor sein Auto, steht natürlich bitte Folgen drauf. Polizeikontrolle. Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte, ne? Hat er natürlich alles dabei und so. Ja, kann ich denn jetzt weiterfahren? Ja, ich bin mir über ihn nicht ganz sicher. Bitte schauen Sie mal kurz hier in das Licht. Dann wurde ihm so die Augen geleuchtet und so. Mhm. Sie haben etwas erweiterte Pupillen. Kommen Sie doch mal bitte aus dem Auto raus und blasen Sie einmal in dieses Gerät hier. Blasen Sie einmal. Sehr Flachowitsch. Naja, blasen Sie einmal in dieses Gerät bitte. So, was hat er gemacht? Er hat natürlich gedacht, scheiße, ne, jetzt bin ich dran. So, er hat reingepustet, ganz vorsichtig. 8 Promille. Was stand drauf? 0,0 Promille. Richtig, richtig Glück gehabt, ne? Dabei hatte er wirklich was getrunken. Er hatte mehrere Mischen Wodka irgendwas getrunken und dann noch Sekt und sowas. Trotzdem hatte er richtig, richtig Glück gehabt, ne? Und wurde nicht erwischt. So, was war das nächste, was kam? Ich bin mir über ihn nicht ganz sicher, hat der Polizist gesagt. Bitte, wir wollen so. Ja, sie sind so komisch drauf und so, ne? Ich merke das doch. Bitte pinkeln Sie einmal in diesen Becher. So, was hat er gesagt? Ja, ich kann nicht pinkeln, ne? Es geht nicht. Ja, natürlich. Ne? Geht nicht, es kommt nichts. Ich war eben schon vorher auf der Toilette, das geht einfach nicht, ne? Ja, dann fahren wir jetzt hier zur Tankstelle. Hier ist ja gleich eine um die Ecke. Und dann trinken Sie ein bisschen Wasser, bis Sie pinkeln können. So, hat er natürlich das versucht rauszuzögern und gesagt, es funktioniert nicht und so. Hat auch schon überlegt, sich einfach Wasser im Mund zu nehmen und das dann in den Becher reinzuspucken, wenn der Polizist nicht guckt. aber irgendwann musste er dann doch in den Becher pinkeln, hat ein paar Tropfen rausgedrückt bekommen. Wurde dieser Drogentest gemacht und der ist negativ ausgefallen. Und hat richtig Glück gehabt, hatte gekifft und Alkohol getrunken und wurde bei keinem Test irgendwie irgendwie erwischt und konnte dann rausfahren. Nee, sag ich nicht. Nein, das schneide ich raus. Keiner, den ihr kennt. Sag jetzt! Einer von VW. Kennt ihr nicht. Dein Vater? Nein! Nein, Kollege von VW. Kennt ihr nicht. Okay, um aufs Thema zurückzukommen. Jetzt weißt du, warum kleine Kinder so ruhig und schläfrig sind, wenn sie eine gute reife Banane gegessen haben. Nicht nur kleine Kinder haben das auch schon festgestellt. Und wenn das der Gesetzgeber kriegt, kommt er auch noch mit einer Bananenverbot für Kinder. Klasse Frage, Daumen hoch. Wie viele Bananen schnappst du dir denn täglich rein? Das ist bestimmt gut. Apropos Stopf. Eine Banane, also mehr als sie. Hast du mehr, als, mehr Kalorien davon? Als sie braucht. Hast du keine Verstopfung davon? 5 reife mittelgroße Bananen doch. Halten so viel Alkohol. Wenn ich mir Bananen hinten reinstopfe, habe ich Verstopfung. Ja, der Stoffschild geht nicht weg. 5 reife, mittelgroße Bananen enthalten so viel Alkohol wie ein kleines Bier. Also kannst du gefahrlos deine Bananendiät machen. Wieso? Wenn er 100 Stück am Tag ist? Okay, Mist. Dann werde ich eben auf das Feierabendbier verzichten müssen. Dass das Essen von Bananen zu Verstopfung führt, hat man früher geglaubt. Stimmt nicht. Ja, wir werden sowas hier auch hinten reinschieben. Du bekommst gerade mal 5 Bananen gefuttert, dann bist du ab pappsatt. Challenge accepted. Ich glaube, wir haben da 5. Und selbst wenn da ein kleines Bier rauskommt, who cares? Heißt es nicht mal no one cares? Egal. Nee, es heißt who cares. Who cares? No one cares. Das ist viel länger. Wer sagt no one cares? Who cares? Who cares, bitch? No. Egal. Ein kleines Bier bedeutet vielleicht 0,1 Promille, zumal das ja über einen längeren Zeitraum entsteht und nicht wie bei Bier so gleich reingekippt wird. Ja, das ist ja genüsslich, dein Bier. Also ich bleibe ja immer noch bei meiner Fassbrause von Kronbacher, die ist vorzüglich vollmundig und man merkt richtig die Holunder. Biobrause, ja, kaufen Sie Biobrause. Richtig hart. Da müssen wir ein Sketch von drehen. Ich habe auch noch ein bisschen Schnaps rumstehen, chinesischen Reisschnaps. Ah, den trinken, das ist ein Geheimnis der trinken? Chinesen. So, willst du den mal trinken? Der schmeckt wie, keine Ahnung, Plastiksäure oder so. Das geht überhaupt nicht. Plastik. Aber der wird vom gesamten Kader der kommunistischen Partei... Du musst nur einmal dran riechen. Ich krieg da schon das Kotzen. Ich habe den einmal getrunken, ne? Das geht überhaupt nicht. Der schmeckt so scheiße. Hat aber auch 60%, ne? Das geht überhaupt nicht. Soll ich den mal holen? Nein! Kannst du mal holen. Mich interessiert das sowieso mal. Das geht. Boah! Der heißt der Mai Tai oder irgendwie sowas? Ja, das ist irgendwas Chinesisches. Ja. In der Region darf sonst nichts produziert werden. Nur dieser dämliche Schnaps. Damit das Wasser gut bleibt. Jetzt, wo ja Mattes weg ist, können wir ja richtig über ihn herziehen. Er überlegt sich nie ein Thema für den Podcast. Wir hatten schon 10 Aufnahmen und er hat immer noch keins. Wie ich zum Beispiel auch. Du hattest das erste Mal ein Thema, das schneiden wir hier vor rein. Welches Thema war das nochmal? Der Kristallschädel 50 auf dem Erdbeeren. Ah, ja, nicht Kristallschädel. Ja, ich weiß. Plastikschädel auf dem Erdbeeren. Moderation schon falsch. Ich kann es nicht lesen, dass ich China schreibe. Vorsichtig. Schrift. Allein schon der Geruch ist bärstig. Mich auch mal riechen. Mm, nicht, nicht alles so. Für dich. Mm, so schmeckt wie riecht der Chemiker? Und danach hat er noch voll dran gezogen. Ich würde es mal probieren, aus reinem Interesse. Nein, genauso wie er riecht, schmeckt er. Glaub mir. Ja und? Okay, wo wir gerade bei Alkohol sind, fange ich schon mal an vorzulesen für das nächste. Mhm. Kann man dadurch schwanger werden? Hilfe dringend gebraucht. Hallo liebe Leute, bevor dumme Kommentare kommen. Kann man durch den Sex mit Frauen als Frau schwanger werden? Nein, das können wir mal abhaken, kann man nicht. Ich frage sie an meine Freundin und sie will nur wissen, ob man schwanger werden könnte. Nein, kann sie nicht, denn dumme Menschen werden grundsätzlich nie schwanger. Letzte Woche Freitag hat sie Antibiotikum, Amoxicillin und musste es durchnehmen bis Donnerstag. Sie muss durch ihre Krankheit die Pille durch. Warte, sie muss durch ihre Krankheit die Pille durch. Also kriegt sie demnach ja nicht ihre Tage. Sie hat, toll, sie hat gestern Verkehr und der Typ soll erst das Kondom ständig umgedreht haben, weil er es irgendwie nicht drauf bekommen hat. Danach normaler Verkehr und er glaubt, dass er beim Kommen etwas aufs Laken gespritzt hat. Danach lag sie da nur im Tanga drauf. In der 2, wo sie die Antibiotikum genommen hat, hätte sie auch eigentlich Freitag, Montag die Tage gehabt. Wenn die Pille nicht wirken müsste, sie dadurch ja kommen. Aber mach schnell, ich will nicht, dass es riecht, dass ich sie hier, das schmeckt so. Aber schön. Sie sagt, sie hat ihre Tage nicht. Erst Antwort. Los. Also es kann durchaus sein, dass man durch Antibiotika, dass dadurch die Wirkung der Pille aufgehoben wird. Deshalb Schwangerschaftstest, auch wenn die Bedingungen unter... Oh ja, es stinkt richtig, ne? Richtig bärstig. Boah. Jetzt trink schnell, sonst stinkt sie überall. Nein! Letztes Mal war es so, dass es die ganze Zeit gestunken hat. Das stinkt gar nicht, ne? Okay, die bestbewertete Antwort, ja, Mathe, ist von dir. Das mit der Pille? Mhm. Die Pille gibt's nicht. Ja, und Amoxicillin auch nicht. Ich züchte mir meinen. Ich trau mich jetzt nicht. Nichts existiert. Trink jetzt. Ich trink mit dir zusammen, los. Die Chinesen sind so ein brutales Volk. Du trinkst grün, das ist doch nichts vergleichen mit dem. Ja, ich trink den Scheiß nicht nochmal. Dann gib mir die Flasche grün rüber. Du musst Auto fahren. Ja, du musst mich nach Hause fahren. Da war ja. Ansonsten wäre es mir jetzt egal. Okay, los. Echt schrägen Nachgeschmack. Mir geht die Scheiße, oder? Ich kann ihn überhaupt nicht ab den. Hier, komm, ich trink schnell grün oder Bier hinterher. Es hat aber ein bisschen. Doch, ich kann nur Fassbrause empfehlen. Bio-Fassbrause. Also, es hat was von hochprozentig, Essig und ein Stück Bambus reinbeißen. Du hast schon mal ein Stück Bambus reingebissen? Nein, so wie ich mir das vorstelle. Ja, beim Chinamann, aber nicht in Roh, der so auf dem Boden wächst. Ja, aber so meine ich das, so dieses holzige, trockene, wo man das Gefühl hat, verdammt, mir steckt Holz zwischen den Zähnen Gefühl. Ungefähr so schmeckt der. Was hast denn du für Gefühle, ey? Ja, ich bin halt nicht so gefühlskalt wie du, Alter. Verdammt, mir steckt Holz zwischen den Zähnen. Mein ganzer Mund blutet, weil ihn mal so splittert. Schon wieder passiert, verdammt. Immer bei dir in die Möbel rein. Wieso denn? Was ist das? Ja. Bechorowka. Wir müssen aufpassen. Das riecht immer noch danach. Da drin. Ja, verschütte noch die Hälfte. Bechorowka, das ist immer gut. Wir müssen jetzt nochmal aufklären. Irgendwas. Wenn man Johannes Russisch, Tschechisch, Polnisches. Und ein Tisch, wird er den Tisch verspeisen? Ja, also ich liebe Holz. Das einzige Problem ist, es bleibt einem immer zwischen den Zehen stecken. Ansonsten. Ja, was ist eigentlich dein Favorit? Ist es eher Spanplatte oder Naturholz? So Eiche. Spanplatte ist echt nur was für Nieten. Ich esse prinzipiell nur Pappeln mit etwas Birke drüber. Das also ich favorisiere Styropor. Das ist Anfänger, so schön, Anfänger. Das ist so schön mehlig zwischen den Zähnen. Okay. Bisschen wie Leber. Habt ihr schon mal Leber gegessen? Ja, hab ich noch. Schmeckt gut. Hab ich noch nie. Auch so. Sollte scheußlich sein. Styroporisch. Ah, meine Mutter hasst es. Ja, ich mag's. Styropor schmeckt wie Leber. Habt ihr schon mal Leber gegessen? Ja. Wow, das schmeckt so leicht wie Styropor. Okay, die bestbewertete Antwort von 4 Nutzern war: Selbstverständlich kannst du davon schwanger werden. Leider haben auch die dümmsten Kartoffeln den aktivsten Bauern. Warte, wie war das? Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur spirituellen Kapazität ihres Produzenten. Das heißt, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. In Fachsprache. Unwahrscheinlich. Hallo. Also, um das mal Stück für Stück zu klären. Es ist möglich, dass die Pille durch das Antibiotikum nicht mehr wirkt. Kann man im Beipackzettel von Amman... Ja, Johannes, du hast einen Punkt. Vom Antibiotikum nachschauen. Ab wann die Pille dann wieder wirkt, fragen Sie am besten Ihren Arzt. Oder Apotheker. Wenn der Typ, der das Kondom richtig drauf hat, dann sollte natürlich nichts passieren. Da stellt sich allerdings die Frage, wie dann das Bett nass werden konnte. Vielleicht Natursäure. Ja, wenn er... Ein Kaviar. Oh Gott, ich hab... Also du hattest nichts vom Reisschnaps. Also ein Tipp, wenn du einen Typen hast, der nicht mal ein Kondom mehr am Penis kriegt, dann würde ich von dem auch gerne ein Kind haben wollen. Also in jedem Fall abtreiben. Sein, er hat ein zu kleines genommen. Dann wäre es nicht so eng gewesen, hätte keine Probleme. Das Problem habe ich manchmal. Ja, wir sind alle zu klein. XXL ist immer noch zu klein. Das sieht man. Oh, der riecht immer geil. Nee, das war der Stuhl. Achso. Also Tipp, Jan Becher heißt der. Oder wie heißt der? Hm? Becherowka. Becherowka. Schnaps, der riecht unglaublich gut. Halt, stopp, ich will riechen. Becherowka. Kann man einfach. Warte, ich google mal kurz Becherowka. Ich weiß gerade gar nicht mehr, woher das kommt. Irgendwie Tschechien, Russen, Russland. Was ist denn? Podowiecie Klazene. Podowino Garowskara Becherowka. Macht das Internet? Schmeckt aber nicht gut, so gut, wie er riecht. Ja, riechen tut er besser. Das Internet ist immer noch scheiße. Du bist scheiße. Was? Okay. Lesen wir jetzt noch weiter. Total gut. Mhm. Wenn das erste. Kann man den ganzen Tag riechen. Oder in so einer Sauna, so als Geruch. Als Aufguss. Ihr schnüffelt mich. Ich bin Becherowka. Jetzt schnüffel ich nicht mehr Kleber, sondern Becherowka. Das ist meistens so. Willst du Schwangerschaft verhüten? Nimm mir Liter Filtertüten. Da kommen nur die guten Spermien durch. Wenn sie sich während der Erkrankung nicht erbrochen hat und dabei die Pille rausgebrochen hat, dann sollte das nicht passiert sein. Aber sicher kann daran nie sein. So, keine Antworten mehr. Also bei einer eigentlich kann bei einer Benutzung einer Pille keine Schwangerschaft entstehen. Wer trotzdem schon gehört, das liegt nicht an der Pille, sondern an dem Menschen, der sie genommen hat. Nächste Frage. Meint ihr, ich bekomme Fachabi hin? Wen meinst du? nein. Okay, das war eine Frage, Antwort. Nein. Okay, das war die erste Antwort, die mir in den Sinn kam. Also Johannes hat einen Punkt, also steht jetzt 4-4. Okay, dann sag ich ja. Ja, damit hat ja Mats auch einen Punkt, denn die anderen Antworten sagen alle ja. Ich lese die Frage jetzt nicht vor, denn die ist... Ja, glaub an dich selbst und du schaffst das. Exakt. Ich glaube an die Realität. Klar schaffst du es. Wenn du es unbedingt willst und dich auch genug anstrengst, dann schafft man alles. Der Wille muss nur da sein. Ich persönlich mache gerade mein... Ich habe schon seit Ewigkeiten... Das sagte auch die Mutter von Hitler. Ja. Und das Problem ist, das stimmt nicht ganz. Was? Dass man, wenn man es nur will, dass man alles schafft. Ich habe schon seit Jahrzehnten... Okay. Seit Jahrzehnten? Du lebst gerade mal 20 Jahre. Seit 5 Jahren oder so versuche ich schon zu fliegen. Und es klappt einfach nicht. Also so aus dem Stand, weißt du? So? Es geht nicht. Schweres Schicksal. Mhm. Ja. Dabei glaube ich an mich selbst. Mhm. Ich habe sogar schon ganz viele Selbsthilfekurse mitgemacht. Ja? Nein. Okay, nächste Frage. Kann dir jemand ein Intro rendern? Cinema 4D, After Effects. After Effects ist besser. Ja, kann einer ihn das rendern oder nicht? Kann ich machen, ja. Wieso rendern? Nur rendern? Und er. Nur rendern, dann hat er schon fertig. Aber wie will er es mir schicken, wenn er es nicht gerendert hat? Dann soll er mir die das CS4-Projekt schicken. Er baut die Festplatte aus, packt den Paket, schickt sie mir. Ja. Nur rendern. Die erste Antwort war, ich kann die gerade hier nicht sehen, ist, wenn du das noch nicht mal dein Intro gerendert kriegst, wie willst du denn die Videos gerendert kriegen? Naja, Idioten. Ist Rendern skalieren? Rendern heißt einfach nur quasi fertig machen. Ja. Das ist als Projektdatei in einem Programm drin, ist noch nicht ganz fertig. Und wenn du da ein Video draus machen willst, dann muss es gerendert werden. Red mal ein bisschen lauter. Das heißt, nee, ich erkläre es dir nur, Johannes. damit es dann fertig als Videodatei gespeichert werden kann, muss es gerendert werden. Oder? Also bei Fotos wäre es von RAM to JPEG. Genau. Raw heißt roh. Apropos roh. Nächste Frage. Dürfen in Deutschland Dauerwürste und Schinken zu Stückpreisen an Kunden verkauft werden? Bitte, ich hab's nicht zugehört. Apropos roh, dürfen in Deutschland Dauerwürste und Schinken zu Stückpreisen an Kunden verkauft werden? Was sind Dauerwürste? Ich hab keine Ahnung. Und warum sollte man Schinken nicht zu Stückpreisen verkaufen dürfen? Ich weiß nur nicht. Zu Kilogrammpreisen. Nein, ja, das ist, darauf läuft es hinaus, aber... Ja. Und die beste Antwort, fand ich, ist, sie soll den Wochenmarkt meiden, wenn sie das stört, dass da Stückpreise angeboten werden. Kann mir jemand mal verraten, wie ich Kontakt zu meinem inneren Kind aufnehme? Alkohol. Ja. Okay, damit kriegt ihr beide Punkte. Das war die beste Antwort. Wir sind so geil. Okay. Darauf erstmal ein Becher Rovka. Sind zu viele Goldfische im Teich und wo ist Goldine? Die Frage ist, ich kann die gerade nicht sehen, weil das Internet hier abspackt, tut mir leid, aber die Frage ist, sind zu viele Goldfische im Teich? Ich habe irgendwie 50 Stück und die Frage ist, wo ist Goldine? Sie war auf einmal weg. Goldine ist ein Goldfisch? Nein, die Mutter. sie war schwimmen im Teich. Natürlich ist sie ein Goldfisch. Also wenn Goldine sehr klein war, kann es sein, dass sie gefressen wurde. Nein, das bezweifle ich, denn es gibt keinen natürlichen Feind für Goldfische im Goldfischteich. Ich gehe jetzt schon seit 3 Jahren auf die Berufsschule und habe schon ziemlich viele Klausuren geschrieben. Warum geht das Licht im Kühlschrank aus? Das ist auch so ähnlich. Das hat damit gar nichts zu tun, wenn das die Mutter ist. Ich gehe seit drei Jahren auf die Berufsschule. Kann ich schwanger werden? Goldine ist ein Goldfisch. Das habe ich doch gerade gesagt und du sagst, das war die Mutter. Das war mehr als Scherz gemeint. Okay, nächste Frage. Sarkastisch oder ironisch? Sag nicht sarkastisch, sonst kriegst du welche auf die Fresse. Meinst du das jetzt einfach ironisch? Nein. Okay. Nein. Psychologie suchen oder warten bis zum Zusammenbruch? Psychologie suchen. Also ich wäre für Zusammenbruch. Weil nur Psychologie zu suchen ist schwierig. Entschuldigung, haben Sie Psychologie gesehen? Weg. Also ich als Psychologe... Du bist kein Psychologe, du bist ein... möchte gern ein Stück Scheiße. Ich würde empfehlen, entweder einen psychologischen Psychotherapeuten oder eine klinische Psychotherapeutin. Ich kriege jetzt eure Fassbrause, die wunderbare Fassbrause leer. Wir haben auch noch andere Geschmäcker. Ja? Dann bring mal Blaubeermuffins her. Gibt's nicht. Schade. Es gibt Zitrone, Holunder, Apfel... Heroin, Crack? Ich habe ein bisschen Benzos da. Ein paar Benzos. Brauch kein Diazepam. Doch, brauche ich, hä, damit ich halt den Podcast sonst nicht auf. Mir aber geht dieser chinesische Schnaps nicht aus dem Kopf. Ja, ja, schlimm. Aber irgendwie hat nee, ich da nochmal dran. Nochmal. Nochmal? Ich weiß es nicht. Was ist falsch mit dir? Das ist bei schlimmen Sachen so, dass man das immer und immer wiederholen will. Apropos wiederholen. Ich zum Beispiel mit deinem Crack. Ja, Entschuldigung. Das schmeckt echt nicht so gut. Becherhoffmann. Crack? Nee, Becherhoffmann. Genau wie mit deinem Crack, das schmeckt echt nicht so gut. Ja, der riecht nur gut. Spritzen oder ziehen durch die Nase. Den kann man sich in den Kleiderschrank reinpacken. Du darfst die Sachen nicht essen. Doch, es geht auch. Ja? Es gibt auch Leute, die essen Kokain oder so. Es geht, ja, Kokain, es geht trotzdem. Aber verwechsel ich das nicht mit Mehl? Crack ist nur Kokain mit Natrium, Hydrogencarbonat oder Backpulver. Kann man sich nicht einfach direkt die Opiate spritzen? Kann man ja. Ja. Zum Beispiel Heroin ist ein Opiat. Ja. Nein. Opiandirivat. Ja. Nein. Opiandirivat. Was? Ja, aber das ist doch viel. Kaufen Sie Derivate. Das ist doch viel besser, als sich irgendwie so einen Scheiß da in der Nase reinzuziehen. So. Ja. Das ist doch viel so. So viel. Wer ruft dich an? Hallo, wie. Hartz IV. Nein, Hartz IV kriegst du erst ab 25. Du kriegst immer eine Sozialhilfe. Ja, Sozialhilfe, das ist aber was anderes als Hartz IV. Aber ich kenne mich da nicht aus. Ich und mein Vater arbeiten im Sozialamt. Achso. Das ist ja praktisch. Lang. Wer kann dir denn Hartz IV-Deal rüberschieben? Wie bei das Känguru, wenn sie meine, was für meine Eltern sind, würden mich umbringen, wenn ich jetzt hier ein paar Monate auf der faulen Haut liegen würde. Ey. Was hast du denn die letzten Jahre gemacht? Meine Eltern würden mich einfach so nerven, dass ich das nicht aushalten würde. Ich wüsste nicht, was du jetzt sonst noch so machen willst. Das Problem bei diesen FSJ und so ist, dass die eigentlich ähnlich laufen wie diese Studien, dass du ähnlich so. Weil sich alle immer im Sommer Frühjahr bewerben, wie zu einer Ausbildung bewerben. Das ist eben doch sehr rund, das ist sehr so, also du bewirbst dich normalerweise nicht im Herbst dafür, das ist das Problem dabei. Nimmst du eigentlich wieder auf? Nein. Stell das wie kann man das Ding abschalten? Was ist der Ausschaltknopf? Ja, kann man, aber du machst es jetzt nicht. Ja. Nein? Der war irgendwo hier vorne. Er hat oben einen Regler. Danke. Nein! Ich weiß nicht, ob die jetzt schon so ist. Ja. Aber ich habe keinen Bock nochmal runter zu laufen. Yeah. Guten Appetit nochmal. Ja. Danke. Also ja, meinst, wenn du mal nichts zu tun hast, kannst du mich besuchen kommen. Ja. Aber jetzt hast du dir was eingebrochen. Ich glaube nicht, dass der Mann das alleine aushält. Hm? Ich glaube nicht, dass der Mann das so lange bleiben will bei mir. Auf jeden Fall einmal hin. Das ist nämlich nicht sehr viel Platz. Ist eine schöne Stadt. Ja, aber bei mir in meinem Zimmer ist nicht viel Platz. Dann übernachte ich da mal. Und Dänemark ist auch nah. Ja, Dänemark, das stimmt. Ist auch schön. Ja, du brauchst einmal nur über den Kanal sozusagen. Mhm. Über einen Kanal? Ja, du musst auch nur einmal über einen Kanal und dann bist du in Witting. Ja, halt einmal über, ist da so Wasser zwischen, so ein Buch. Ne, wenn du nach Sonderburg, Richtung Sonderburg willst, aber sonst nicht. Hatte ich nicht schon mal eine Katze, die Boots hieß, oder ist das immer noch die gleiche? Immer noch die gleiche. Achso. Ungewöhnlich, aber wahr. Was, ihr habt eine Katze, das Name ja, ist noch immer. Ich hab Pech damit. Ja, aber sagen wir, Katzen habt ihr doch sonst immer so viel Pech. Wo ist denn Katze jetzt hier? Will zum chinesischen Schnaps passen. Oh. Jetzt geht die Katze wieder. Geh noch auf. Piss dich! Roulette. Ja, wir nehmen uns da die lustigsten Fragen vor. Die dümmsten Fragen auf gute Fragen. Ach nee, jetzt kommt eine Minute Quiz. Hm? Ich kann in einer Minute widerlegen, dass Homöopathie wirkt. Wir müssen kurz warten, bis die Minute voll ist. Dann warte, ich überbrücke die Zeit. Du hast noch 20 Sekunden. Um den überbrücken. Ja. Der Bürgermeister von Reykjavik war mal Comedian, bevor er Bürgermeister wurde. Ja, der ist das immer noch. Chroniken wurden von Marc Uhrig hingeschrieben. Ah, nein. Und was macht das Känguru? Es ist kommunistisch und sowas. So, Achtung, es geht los, und zwar jetzt. So, würde Homöopathie wirken? Die Logik von denen ist, desto stärker du eine Substanz verdünnst, desto wirksamer ist sie zur Heilung. Nun, ich habe aus Versehen mal Globuli in die Toilette geschüttet. Die müssen doch jetzt derbst krass verdünnt sein. Also müsste jedes Trinkwasser auf dem Planeten wohl die krassen Heilungswirkungen haben. Aber das habe ich noch nicht festgestellt. Also stimmt dieser Bullshit nicht. In 30 Sekunden, ich bin gut. Okay, widerlegen. Moment. Ja. Die Homöopathie behauptet nicht, dass je stärker es verdünnt ist, desto wirksamer ist es. Doch, genau das sagen die. Ja? Ja. Okay, dann ist es Bullshit. Wobei, bei manchen Giften ist es so, dass sie ein Optimum haben und dass, wenn man es höher dosiert, das nicht so stark Alkohol wird. Alkohol zum Beispiel. Hm. Weil wenn du rein Alkohol nimmst, dann zerstörst du die Zelloberfläche. Ja, aber der Zellkern und alles bleibt noch intakt. Und der 70-prozentige, der in Desinfektionsmitteln ist, der geht halt in die Zelle rein und zerstört da alles. Mhm. So ist das. Ja. Prost. Weiter weg vom Mikrofon. Wir drehen was hinter euch her. Vom Mikrofon. Warum sitze eigentlich ich eigentlich direkt davor? Tja. Weil du gerade Special Guest bist. Er ist übrigens Gast. Ich bin Gast. Ist Daniel. Dann sollst du meinen Namen nie oder nicht sagen. Ich dachte, das ist anonym. Nein. Also, jetzt kommen die privaten Informationen. Wenn er gerade mal nicht mit Cracknoten, hör auf! Wenn er gerade mal nicht mit Cracknoten beschäftigt ist, sich Heroin zu spritzen, will er Informatik studieren? Ja. Cracknoten, die sich Heroin spritzen, das ist ja komisch. Cracknoten, die sich Heroin spritzen. Oh, das ist aber richtig abgestürzt. Ich finde das total allgemein, dass ihr Prostituierte diesen ehrbaren Beruf so runterzieht. Irgendwer muss ihn ja machen, ne? Naja, ich finde ihn immer noch ehrenhafter als Börsenmakler. Mhm. Aber der Börsenmakler verdient wenigstens Kohle. Mhm. Ja. Ja. Nur weil du deine Nutten nicht bezahlst, brauchst du nicht auf alle, sondern wirklich alles. Okay, ja, wenn man das jetzt im Verhältnis sieht, eine Prostituierte verdient pro Stunde weniger als ein Börsenmakler. Okay, Johannes. Damit ist sie der bessere Mensch. Wir lassen dich jetzt das heißt, eine Woche Praktikum als Börsenmakler machen und eine Woche Praktikum als Notar machen. Und ich sag dir, Prostituierte ist der härtere Beruf. Könnte ich bei Ihnen ein Praktikum machen? Ja, welche Präferenzen haben Sie denn? Ich kann gut mit Crack umgehen. Ich bin bereit, alles für Crack zu tun. Schau, du hast den Podcast kaputt gemacht. Ups. Wir nehmen übrigens schon seit über 2 Stunden auf. Dein Ernst? Nein. 30 nee, erst seit 10 Minuten. Und wie war's in England? Können wir das Mikro ausschalten? Schneiden wir raus, wenn was privat ist. Mach einfach aus jetzt. Genau, mach mal aus. Ja, einfach wegklicken, das ist auch nichts. Du musst schon auf den Record-Off-Button drücken, sonst funktioniert das nicht. Er studiert Informatik, nur so zur Verdammt. Axel, ich schneide das nachher raus. Nein, ich schneide mal aus. Nein! Doch. Mach aus! Nein, ich brauche das hier aus! Ich mach's nämlich kaputt. Ich weiß zwar, wie man Computer bedient, aber nicht, wie man das. Das ist mir zu schwer. Hm?